Am 2. Dezember kritisierte die russische Gruppe für Solidarität mit der TVJK in ihrer Erklärung die Sanktionsresolution des UNO-Sicherheitsrates, in der der Atomsprengkopf-Explosionstest der TVJK problematisiert wurde. In der Erklärung wurde dem UNO-Sicherheitsrat vorgeworfen, nach der Pfeife der USA zu tanzen. Weiter hieß es darin, durch die Fabrizierung der Sanktionsresolution hätten die USA und ihre Anhänger die Souveränität und Würde des koreanischen Volkes verletzt. Dadurch sei es erneut weltweit ans Licht gekommen, dass der UNO-Sicherheitsrat ein verborgenes Bündnis der Großmachtchauvinisten und Imperialisten sei.